Radio Kiepenkerl. Bürgerfunk. Die folgende Sendung ist kein redaktioneller Beitrag. Verantwortlich für Form, Inhalt und Musik ist die jeweils produzierende Gruppe. Spread your wings. Don't be afraid to try. The world can be hard. You gotta live a little before you die. So open that door. Step out in the bright sunshine. Follow your heart and remember. Anytime, you can always come home. Wherever life's road leads, you can get back to a love that's strong and free. You'll never be alone. In your heart, there's still a place, no matter how right. Always come home. So pack your bags, smile and say goodbye, and chase those dreams. And when you lay down at night, you know that there's someone praying for you every day, even if you never. Come home. Wherever life's road leads, you can get back to a love that's strong and free. You'll never be alone. In your heart, there's still a place, no matter how right or wrong you've gone. You can always come home. I was young. My daddy said to me the very same words, and I took those words with me when I was afraid. I'd pull them out and think just how much they mean to me. You can always come home. Wherever life's road leads, you can get back to a love that's strong and free. You'll never be alone. In your heart, there's still a place, no matter how right or wrong you've gone. You can always come home. Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen beim Bürgerradio hier in Radio Kiepenkerl. Jeden Sonntagabend kurz nach 20 Uhr können Sie uns hier hören. Am Mikrofon Wolfgang Thiemann, heute mit einem Thema für Sie, und zwar ein Rückblick. Wir schauen zurück auf das Zirkusprojekt der Freien Pädagogischen Initiative UNA mit der Mauritius-Grundschule in Haus Dülmen. Hans Deckenhoff war für uns dort bei der Generalprobe. Gleich nach der Musik mehr dazu. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you higher. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. In etwa hörte es sich an, als Ende Februar an der Mauritius-Grundschule in Haus Dülmen ein aufwendiges Zirkusprojekt stattfand. Hans Deckenhoff hat mit Schulleiterin Maria Maas gesprochen. Das Zirkusprojekt an der Mauritius-Schule, wie ist es dazu gekommen oder ist das das erste Mal? Das ist eigentlich das zweite Mal, aber beim ersten Mal hat es der Förderverein organisiert vor zum 10-jährigen Bestehen und jetzt ist es halt nochmal gemacht worden. Aber jetzt ist es durch Elternwunsch entstanden und dann in die Schulpflegschaft gegeben worden, im Förderverein kommuniziert. Es hat sich eine Eltern-Zirkusgruppe gebildet und wir haben im Vorfeld mehrere Zirkus-Leute eingeladen, uns entschieden dann für den Herrn Hedergott und haben jetzt 1,5 Jahre darauf gespart, dass wir auch dieses Projekt durchführen können. Das wird jetzt vom Förderverein finanziert? Nein. Nein, nein, das ist also mit vom Förderverein, natürlich, die haben auch gesponsert. Wir haben aber hier Sponsorenlauf gemacht. Wir hatten die Minikicker von Grün-Weiß-Haus Dülmen, als die ihr Turnier hatten, haben wir mit unterstützt beim Catering. Und die Eltern haben eine Tombola organisiert. Also ist im Vorfeld ganz viel gemacht worden. Über Sportabzeichengelder sind jetzt alle in dieses Projekt hineingeflossen. Wie viele Schüler nehmen denn teil? Also von uns nehmen 140 Kinder teil und dann haben wir noch ungefähr 25, 30 Kindergartenkinder dabei, die nächstes Jahr zu uns zur Schule kommen. Wie war denn jetzt die Woche? Sie mussten praktisch trainieren, Eltern haben auch mitgewirkt. Wie war das? Also wir hatten Freitag eine Fortbildung dazu, 3 Stunden. Da waren wir Lehrer alle dabei, interessierte Eltern waren dabei, aus dem Kindergarten waren die Erzieherinnen dabei. Am Montag haben wir dann den Kindern eine kleine Vorführung dargestellt. Und jetzt ist es so, dass die Kinder wussten, was ist ein Seiltänzer, was macht ein Fakir. Und jetzt haben wir die ganze Zeit die Kinder begleitet. Wie kommt das denn bei den Kindern an? Sie haben das ja so die ganze Woche erlebt. Also ich glaube, das hat man auch heute schon gemerkt. Es kommt sehr, sehr gut an. Die Kinder sind Feuer und Flamme. Und ich finde dafür, dass wir eine Woche nur zum Proben hatten oder eigentlich ja nur zwei richtig Probentage, nämlich Dienstag und Mittwoch, finde ich, haben die das heute ganz toll schon gemacht. Und das wird klappen. Kann sich denn jedes Kind was aussuchen, also was es gerne machen möchte? Ja, im Großen und Ganzen ja, bis auf die Fakir-Nummer mit Feuer. Da haben wir die Großen aus dem dritten und vierten Schuljahr nur genommen. Alle anderen Nummern konnten sich die Kinder aussuchen und sich dort wiederfinden, was sie sich zutrauen. Ob Clown, Seiltänzer oder im Schwarzlicht. Das war dann freie Entscheidung der Kinder. Mit dem Kindergarten, wie ist das so zur Kooperation da gekommen? Wir hatten die angesprochen, weil sie ja immer ein Maxi-Projekt hatten, haben. Letztes Jahr haben wir das auch schon gemacht, da hatten wir so ein Gartenprojekt zusammen. Und um einen sanften Übergang auch für die Kindergartenkinder zur Schule zu bekommen, haben wir sie gefragt, wie sieht das aus, könnt ihr euch das vorstellen? Und die haben gesagt, ja, wir nehmen das auf. Das ist deren Zirkusprojekt auch in der Maxi-Gruppe und deshalb sind die mit dabei. Into town like you're slinging a gun. Just a small town dude with a big city attitude. Honey, are you looking for some trouble tonight? Well, alright. You think you're so bad, drive the women for a while. Shoot them all down with the flash on your pearly smile. Honey, but you're mad, you're mad tonight. Well, that's right. You think you're knocking on my feet till I'm flat on the floor. Till my heart is crying in here and I'm begging for more. So come on, baby, come on, baby. Come on, baby, show me what that loaded gun is for. If you can give it, I can take it. Cause if this heart is gonna break, it's gonna take a lot to break it. Cause I know tonight somebody's gonna win the fight. So if you're so tough, come on and prove it. Your heart is down for the count and you know you're gonna lose it. Tonight you're gonna go down in flames, just like Jesse James. Back, 'cause I'm ready, baby, aim and fire. Baby, there's nowhere you're gonna shoot you down, Jesse James. Zirkusprojekt an der Mauritius-Grundschule in Haus Dölben war Hans Deckenhoff für uns. Partner der Schule war die Freie Pädagogische Initiative UNNA, geleitet von Edgar Hedergott. Der hat uns erklärt, dass das Zirkusprogramm sich orientiert an der Geschichte vom Zauberer von Oz. Kennt, glaube ich, jeder. Und die Geschichte führt quasi durch das Programm, ist der rote Faden des Programms. Also wir starten mit der Geschichte, wir enden mit der Geschichte. Und dazwischen erlebt man die Abenteuer des kleinen Mädchens, der Vogelscheuche, des Blechmanns und des Löwen. Es gibt es ja unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, einmal das Trapez und so weiter. Wieso schauen Sie sich da die Kinder an, wer dafür geeignet ist? Ja, wir gucken natürlich dann in den Gruppen, wer zum Beispiel so mutig ist und am Trapez arbeitet. Das heißt also, beim Trapez ist es ganz wichtig, dass man da auch hochkommt. Wir sichern das immer ab. Das heißt also, es liegt immer eine Matte da drunter, es steht immer ein Erwachsener dahinter, damit nichts passieren kann. Und dann müssen die Kinder eben halt alleine versuchen, in den Kniehang zu kommen. Das müssen sie alleine schaffen. Und wenn sie das nicht schaffen, sind sie leider bei Trapez nicht dabei. Also sie müssen schon Voraussetzungen mitbringen, um das da oben zu machen. Und sie dürfen da oben keine Angst haben. Wenn wir merken, da oben macht jemand was auf dem Trapez und der hat Angst, dann lassen wir das. Diese einzelnen Auftritte, die Sie ja praktisch hier im Programm haben, wie haben Sie sich das angesehen oder wie sind Sie drauf gekommen, sowas zu machen? Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz lange Entwicklung. Ich bin ja in meinem ersten Leben, habe ich jetzt gerade schon erzählt, Versicherungskaufmann gewesen, dann Betriebswirt, dann bin ich Pädagoge geworden und dann bin ich zum Zirkus gekommen. Also das ist eine sehr, sehr außergewöhnliche Lebensgeschichte eigentlich. Ja, und die Sachen, die wir hier den Kindern zeigen und den Erwachsenen zeigen, die haben uns selber beigebracht. Und das hat natürlich eine lange Entwicklungszeit. Das heißt also, wir haben uns selber beigebracht zu jonglieren, Akrobatik haben wir uns selber beigebracht und Feuerspucken und solche Aktionen. Und dann haben wir zuerst Ferienfreizeitprogramme gemacht. Das waren so die ersten Geschichten, die wir mit dem Zirkus gemacht haben. Und wo die Kinder also nicht nur 3 Stunden bei uns waren, sondern den ganzen Tag, wo die bei uns gewohnt haben, wo die auch bei uns versorgt worden sind, wo wir gegessen haben zusammen und wo wir zusammen ein Programm auf die Beine gestellt haben. So hat das alles angefangen, also über Ferienfreizeiten. Und dann kam irgendwann mal vor 15, 20 Jahren, jetzt hören Sie schon, wie lange ich dabei bin, kam dann die Schulen dazu und dann haben die Schulen gesagt, Mensch, das ist so eine tolle Sache. Das ist nicht nur für die Kinder was, sondern das ist für die ganze Schule was, für die Lehrer und für die Eltern. Da können alle mitmachen und das ist eine tolle Aktion für die Schule und seitdem gibt es den Zirkus und hier in Haltern, in der Nachbargemeinde, da sind wir dieses Jahr das zum sechsten Mal. Also alle 4 Jahre sind wir in Sieten und da sind wir jetzt zum sechsten Mal. Hold on. I'll be back for you, it won't be long. But for now, there's something else that's calling me. So take me down a lonesome road. Point me east and let me go. That suitcase weighs me down with memories. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you come to. I just wanna be there in the sunlight when the night comes. Let's put all the cares behind us and go where they'll never find us. I just wanna be there beside you when the night comes, when the night comes. Two spirits in the night, you can leave before the morning light. When there's nothing left to lose, there's nothing left to fear. So meet me on the edge of time. Won't keep you waiting, I'll be right. Then you and I, we'll just run right out of here. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one when you come to. I just wanna be there with someone when the night comes. Let's put all the cares behind us and go where they'll never find us. I just wanna be there beside you when the night comes, when the night comes. I know there'll be a time for you and I. Weiter geht es nun mit Edgar Hedergott von der Freien Pädagogischen Initiative UNNA, der das Zirkusprojekt an der Mauritius-Schule in Haus Dülmen betreute. Die Fragen hat Hans Deckenhoff gestellt. Wie viele Projekte machen Sie so im Jahr? Wir machen so 20 Projekte im Jahr und überwiegend mit Grundschulen, aber es sind auch immer wieder Projekte mit Jugendhilfeträgern dabei, mit Förderschulen, also mit Behinderten machen wir Projekte, mit geistig Behinderten, mit Körperbehinderten. Wir machen dieses Jahr auch wieder zum dritten Mal ein großes Konfi-Camp, also mit Konfirmanden, mit 200 Konfirmanden in Havixbeck, wo wir mit 200 Konfirmanden arbeiten und die zu Artisten machen. Wie machen Sie das, wenn Sie jetzt in der Woche hier sind? Fahren Sie abends immer nach Hause? Ja, Wir sind ja, wir wohnen ja nicht so weit weg, ne? Wir kommen aus Unna. Und das ist, wenn wir keinen Stau haben in Recklinghausen, am Autobahnkreuz, dann sind wir in einer Dreiviertelstunde sind wir zu Hause. Wenn wir weitere Reisen machen, wir sind also auch in anderen Bundesländern, wir sind auch in Niedersachsen, wir sind auch in Hessen, dann bleiben wir da. Ne, dann haben wir da meistens eine Ferienwohnung und bleiben da. Aber alles, was wir hier im Ruhrgebiet machen, da fahren wir nach Hause. Das ist ja, glaube ich, das Zelt vom Zirkus Spärlich. Genau. Und wie ist das mit dem Auf- und Abbau? Da muss ja auch gekonnt sein. Machen die Leute das selber? Nee, also das machen jetzt nicht die Leute von der Schule, sondern Genau. Der Zirkus, also am Donnerstag waren die beiden vom Zirkus Spärlich da, der Gerd und der Robby. Und die haben das Ganze angeleitet, das heißt also, die haben gezeigt, wie baut man ein Zirkuszelt auf. Und dazu hatten wir dann ungefähr 50 Eltern, die mitgeholfen haben und hier die Masten getragen haben, den Hammer geschwungen haben, die Sitzeinrichtung zusammengebaut haben. Es gibt schon viele Teile, die hier aufgebaut werden und da haben die eben halt mitgeholfen. Das war eine super Aktion. Wir hatten super Wetter, wir hatten 17 Grad, Frühlingswetter und Leute waren alle gut drauf und waren in 2 Stunden fertig. Das ist klar. Letzte Frage, wo treten Sie jetzt demnächst oder welches Projekt machen Sie jetzt demnächst nachfolgend? Wir sind jetzt, am Samstag haben wir hier noch 2 Vorstellungen um 11 und um 14 Uhr, dann wird das Zirkuszelt in 1 Stunde abgebaut und dann wird der Wagen direkt nach Dortmund gefahren und dann haben wir das nächste Projekt an der Urbanus-Grundschule in Dortmund, haben dann 1 Woche Pause und sind dann in Recklinghausen, in Duisburg und nochmal in Dortmund. Und dann geht's bis Oktober quasi durch in verschiedenen Orten. Sommerferien haben wir höchstwahrscheinlich dieses Jahr wieder ein Projekt mit dem Big Tipi, das ist eine Freizeiteinrichtung der Stadt Dortmund. Und das ist ein riesengroßes Indianerzelt, das größte Indianerzelt der Welt. Und da werden wir mit Flüchtlingskindern und Migrantenkindern in den Sommerferien ein Projekt machen. Da brauchen wir gar kein eigenes Zelt, da bauen wir nur unsere Inneneinrichtung hier rein. Also in dieses große Indianerzelt. Das ist 33 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 26 Meter. Also das ist riesengroß. Und das haben wir letztes Jahr schon gemacht, das war sehr erfolgreich. Und so wie es aussieht, wird das dieses Jahr wieder stattfinden. Aber sonst haben wir entweder Pause in den Sommerferien oder sind in anderen Bundesländern, weil die ja andere Ferien haben. I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion. Without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, is the picture changing every moment? And your destination, you don't know where. Ja, das war's für heute Abend hier im Journal am Sonntag. Das ist Bürgerradio in Radio Kiepenkerl. Sie hören uns jeden Sonntagabend um kurz nach 20 Uhr. Heute ging es um ein Zirkusprojekt an der Mauritius-Grundschule in Haus Dülmen. Wir bemühen uns immer wieder, Themen zu finden, die hier im Kreis Coesfeld, in Dülmen und Umgebung stattfinden und für Sie interessant sind. Wie gesagt, jeden Sonntagabend hören Sie uns hier. Sie können sich auch über unsere Projekte informieren, und zwar auf unserer Homepage. Das ist die medienverein.org. Herzlich willkommen dort. Da können Sie auch kleine Filmausschnitte sehen. Ich sage Ihnen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Wolfgang Thiemann. Having played the mating game, she doesn't wait. Every time I'm with you, I feel true love. Passing here with the dark.